so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte um sich. Da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang und konnte keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopf. Das war aber eine Hexe. »Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt ihr mir nicht einen Weg aus dem Wald zeigen?« »Oh ja, Herr König«, antwortete sie, »aber es ist eine Bedingung dabei.« Fangen nicht alle Märchen so an? Märchen aus uralten Zeiten, als dichte Wälder noch ganz Germanien bedeckten? Landschaftspflegerin Annette Prochnow findet es nicht unbedingt schade, dass sie verschwunden sind. Die klassische Vegetationskunde geht davon aus, dass die Naturlandschaft Mitte Europas der Wald ist. Also wenn der Mensch nicht eingreift, dann hätten wir flächendeckend Wald. So wie man das also aus dem Nibelungenlied kennt oder aus alten Märchen oder aus Schilderungen der Schlacht um den Teutoburger Wald. Man kann sich Deutschland also als bewaldetes Land vorstellen. Und so vor 1000 Jahren begannen die großen Waldrodungen und der Mensch begann also die Landschaft aufzulichten. Und es folgte dann eine sehr extensive und sehr kleinräumige Landnutzung, wo also auf kleinstem Raum unterschiedliche Biotope geschaffen wurden. Also Äcker, Wiesen, bestimmte Formen der Waldnutzung, Hecken, Teiche, alles Landschaftselemente, die von Natur aus hier so nicht vorkommen würden und die die Vielfalt unserer Landschaft erhöht haben und damit auch die Artenvielfalt. Weil nun licht- und wärmeliebende Pflanzen und Tiere aus dem Mittelmeerraum hier einziehen konnten. Würde man einfach wieder Wald wachsen lassen, so müssten viele Arten weichen. Und weil das keiner will, hat sich die Landschaftsplanung und Landschaftspflege in Deutschland für die Kulturlandschaft entschieden, möglichst auf dem Stand des 19. Jahrhunderts. Dr. Annette Prochnow ist neben ihrer Arbeit als Agrartechnikerin im Vorstand eines Landschaftsfördervereins in Brandenburg, des Vereins Nute Nieblitz Niederung, der mit Sponsoren und Bundesgeldern und 10% Eigenkapital inzwischen 5000 Hektar Land zusammengekauft hat und im Sinne des Naturschutzes bewirtschaftet. Im Büro des Vereins hängen wandfüllende Landkarten, Flickenteppiche unterschiedlicher Farbe und Schraffierung. Ja, wir sehen also hier den Pflege- und Entwicklungsplan. Da wurde kartiert, welche Pflanzen, welche Tiere, welche Biotope vorkommen. Es sind also Spezialisten gewesen, die wirklich hier die einzelnen Pflanzen bestimmt haben, Käfer gefangen haben, Vögel und diese ganzen einzelnen Tierarten kartiert haben. Und das sind dann wirklich viele Ordner mit Artenlisten, aus denen sich ableitet, dass der naturschutzfachliche Wert des Gebietes eben sehr hoch ist, weil hier sehr viele rote Listearten auch vorkommen, die man nun eben auch erhalten möchte. Wir gucken dann genau in diesen Pflege- und Entwicklungsplan. Nehmen wir mal an, es war also eine Frischwiese. Und dann gibt es also viele Erkenntnisse darüber, wie man eine Frischwiese behandeln soll, damit es eine bleibt und damit sich auch die Artenvielfalt vielleicht noch vergrößert. Zum Beispiel wird eine Frischwiese eben zweimal im Jahr gemäht. Wir verpachten dann solche Flächen an Landwirte und in den Pachtverträgen ist dann dieses Nutzungsregime auch festgeschrieben. Mit diesem Regime ist der Landwirt Carsten Laudan allerdings nicht ganz froh. Der ordentliche Landwirt, der macht im Frühjahr die Wiesen alle glatt, damit die Maulwurfshaufen weg sind und damit die Kuhfladen vom Vorjahr verteilt sind. Dann gibt es keine Geilstellen und die verbreiteten Maulwurfshaufen bedecken wieder die Wiese, wo frischer Samen keimen kann. Weil ich die nur bis 15. März begradien kann, bis dahin aber entweder zu nass ist oder die noch gefroren sind, kann ich sie nicht glatt machen und ich habe diese großen Haufen Erde im Mähwerk drin. Und wenn ich jetzt das Gras mähe, um im 15. Juni Heu zu machen, dann kommt da hinten aus dem Mähwerk nicht Gras raus, sondern Erde. Also die ganzen Erdhaufen, die gehen alle durch das Messerwerk, machen die Messer stumpf, verbrauchen einen unheimlichen Kraftstoff, weil es sehr viel schwerer geht, Maulwurfshaufen zu mähen, als Gras zu mähen. Den Rindern knirscht es im Gebiss, doch auch sie müssen dem Naturschutz Opfer bringen. Ab 15. März haben die Bodenbrüter teilweise gebrütet und deswegen dürfen wir dann mit den Schleppen nicht mehr drauf. Der ordentliche Landwirt, der sagt, ich gehe nicht so ins Frühjahr mit so einer schwarzen Wiese wie hier. Ich muss es tun. Mir ist es verboten, es später zu tun und ich halte mich da auch daran, aber aufgrund dessen verloddern die Wiesen. Auch das mit der Artenvielfalt geht nicht immer wie gewünscht. Auf Laudans Wiesen verbreitet sich Sauerampfer, der für die Rinder wertlos ist, weil er sich nämlich zum Aussamen dieselbe Zeit gesucht hat wie die Bodenbrüter zum Brüten. Und so wird die Grünimmobilie Wiese bald ihren Wirtschaftswert verloren haben. Dabei fühlt Laudan sich als Landschaftspfleger per se. Weil durch meine Rinderhaltung im Naturschutzgebiet die Landschaft kurz gehalten wird. Die germanischen Wälder wollten wir ja nicht mehr. Und was heißt schon schön? Ich halte mich sehr viel in der Natur auf und mich erfreut, wenn ich unterm Baum sitzen kann, im Schatten, der vielleicht einzeln steht, wo eine Bank drunter ist und der gehört meiner Meinung nach geschützt. Und wenn die Landschaft rundherum dann frisch abgeschnitten grün ist nach 14 Tagen, wo ich die Nachmahd gemacht habe und es sieht aus wie ein grüner Teppich, dann klopfe ich mir auf die Schulter und sage, du hast gute Arbeit gemacht. Bauer Laudan hat sich dem Naturschutz freiwillig angeschlossen, doch nur, weil ihm dieses Stück Land nicht gehört. Für seinen eigenen Boden hat er Bankkredite abzuzahlen und muss ihn deshalb intensiv nutzen. Wenn er zugunsten der Allgemeinheit auf Einkommen verzichten soll, dann sollte er entsprechend unterstützt werden. Es gibt bereits Möglichkeiten, den Bauern als Landschaftspfleger zu bezahlen. Doch die Förderung durch die EU ist kompliziert und auf Landesebene, zum Beispiel in Brandenburg, wird sie gerade ein Opfer allgemeiner Sparmaßnahmen. Die Naturschützerin Annette Prochnow sieht die Zukunft jedenfalls in einer sanften Landwirtschaft und hofft auf eine andere Politik. Im Augenblick wird das Problem meist auf unterster Ebene geregelt, über den Vertragsnaturschutz wie zwischen Laudan und dem Landschaftsförderverein. Doch für die Landschaftspflege gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir stehen hier oberhalb des Blankensees, sehen zu unserer einen Seite trockenes Grünland und zur anderen Seite eine Streuobstwiese. Diese Streuobstwiese wurde vor 10 Jahren angelegt. Das sind also alte Hochstammsorten, 1000 Bäume, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, verschiedenster Arten, die heutzutage kaum noch angebaut werden und die praktisch einen sehr hohen Biotopwert haben. Inzwischen kann man das erste Obst ernten. Von den 1000 Bäumen sind 300 Bäume an Baumpaten vergeben und die anderen beernten wir selbst und haben im letzten Jahr auch zum ersten Mal hier mit einer mobilen Saftpresse im Oktober ein Vermostungsfest gemacht und auch guten Absatz gefunden. Hier wurde also praktisch vor der Wende intensiv das Land genutzt. Das sind hier sehr arme Sandstandorte, die man also intensiv düngen musste, um einen Ertrag zu erzielen. Es macht nicht viel Sinn, auf diesen ertragsschwachen Standorten übermäßig viel zu düngen, dann noch in Gewässernähe direkt. Gewässerschutz, leckerer Most und der Anblick von blühenden Obstbäumen im Frühjahr. Eine gelungene Kombination aus Wirtschaftswert, Naturschutz und Ästhetik. Doch nur möglich mit öffentlichen Geldern. Ideal dagegen ein Naturschutz, der sich selber trägt. Wir sehen jetzt also hier gerade eine Rothirschkuh bei der Landschaftspflege. Und zwar frisst sie an einem Baum. Sie schält die Rinde ab vom Stamm und von den Ästen und verhindert damit, dass Bäume wieder hochwachsen und die offene Landschaft hier mittel- bis langfristig wieder zuwachsen würde. Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Dlau, auf dem der Landschaftsförderverein vor 3 Jahren ein Wildgehege eingerichtet hat. Das Gehege ist 160 Hektar groß, von einem großen Zaun umgeben und in dem Gehege befinden sich etwa 160 Wildtiere. Ein Tier pro Hektar. Damit soll gewährleistet sein, dass die Landschaft offen gehalten, aber nicht völlig runtergefressen wird. Alles im rechten Maß. Rotwild, Dammwild, Mufflons und einige Islandpferde, die sich hier frei im Gelände bewegen. Außerdem sind etwa 5 Kilometer Wanderwege, die entmunitioniert sind und die man als Besucher also betreten kann und wo man dann die Wildtiere in freier Wildbahn erleben kann. Und die Besucher zahlen. Der Gedanke, dass Natur gepflegt werden müsste, ist noch gar nicht alt. Im Mittelalter war die Natur des Menschen Feind. Nur mühselig konnte er ihr entreißen, was er zum Überleben nötig hatte. Seit den Erfindungen des 15. und besonders des 16. Jahrhunderts entwickelte sich ein mechanistisches Weltbild, das dazu führte, dass der Mensch die Natur mit Hilfe von Technik und Wissenschaft zu unterwerfen suchte. Das führte zu Naturzerstörung, die auch für Menschen fatal wurde. Erst aus der Verlusterfahrung heraus entwickelte sich Ende des 18. Jahrhunderts das Bestreben, Natur zu bewahren. Und während im 18. Jahrhundert die Natur noch als erhaben und schauerlich geschildert wurde, beschreibt der Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné sie im 19. als gefügig und freundlich. Die Gegend, durch welche mein Weg führte, gehörte einer anmutigen und sanften Natur an. Ein Ort für den gemacht, der sich vom Getümmel des Lebens in heitere Einsamkeit zurückzuziehen wünscht. Nicht satt sehen konnte ich mich an der saftig frischen Vegetation, den prachtvollen Eichen- und Buchenwäldern, die rechts und links die Berge krönen, zuweilen sich über die Straße hinzogen, dann wieder in weite Ferne zurückwichen, aber überall den fruchtbarsten Boden begrenzten, braun und rot schattiert, wo er frisch geackert war, hell oder dunkelgrün schimmernd, wo junge Wintersaat oder frischer Klee ihn bedeckten. Fruchtbar ist das Stichwort. Natur hatte immer nützlich zu sein, entweder als Ernährerin oder als Freizeitressource. 1902 wurde in Preußen ein erstes Landschaftsschutzgesetz erlassen, das Gesetz gegen Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden. Dabei ging es mir darum, das Auge des Monarchen zu erfreuen. Es war noch ein weiter Weg bis zu unserem Naturschutzgesetz, das die Landschaftspflege begründet als Pflege der Natur zur Lebensgrundlage des Menschen und damit den Menschen als Teil der Natur begreift. Und erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Maßnahmen wissenschaftlich fundiert. Landschaftspfleger oder Planer ist heute ein Beruf, der unter verschiedenen Begriffen verschiedenen Fachbereichen zugeordnet, an Universitäten und Fachhochschulen angeboten wird, zum Beispiel an der Universität Hannover. Professor Dr. Christina von Haaren. Wenn die Studierenden hier neu beginnen, dann lasse ich sie immer mal so ein Bild anfertigen von ihrer Ideallandschaft. Und diese Bilder sehen erstmal auf den ersten Blick ganz unterschiedlich aus. Die Studierenden malen die unterschiedlichsten Landschaften. Aber wenn man sie vergleicht, stellt man fest, diese ganzen Landschaften haben irgendwo auch was gemein. Es ist Relief da, es sind keine dichten Wälder, sondern es sind halboffene Landschaften. In der Regel ist Wasser vorhanden und sehr häufig sind auch menschliche Spuren, Nutzungsspuren oder Wege oder irgendwas da. Da ist also ein gemeinsamer Erlebniskern. Wir alle fühlen uns in der gleichen Landschaft wohl, der halboffenen Kulturlandschaft, die eben auch das erklärte Ziel der Landschaftspflege ist. Die Studenten lernen, Ökosysteme zu begreifen, ein wenig Pflanzen- und Tierkunde, doch die Käferzähler gehen zu den Biologen. Bei der Landschaftspflege oder auch Landschaftsplanung lernt man vor allem eins. Sie lernen, mit Computern umzugehen. Sie lernen, das nennt sich geografische Informationssysteme oder auch CAD, grafische Datenbearbeitung, sodass sie ihre Vorstellungen tatsächlich dann auch räumlich umsetzen können, in Karten bringen, ins Internet bringen können. Sie lernen aber auch, sich zu überlegen, wie müssen Berichte aufgebaut sein, die man einem Gemeinderat zum Beispiel vorlegt oder einem Kreistag. Landschaftspflege beginnt mit Überzeugungsarbeit. Denn Naturschutz kann man nur im Konsens durchsetzen, nicht gegen die Landnutzer, nicht gegen die Interessen der Menschen. Doch für welche Variante im Umgang mit der Natur entscheidet man sich? Die totale Unterwerfung ist längst passé. Es folgte das Management. Und manche träumen von der Ganzheitlichkeit, dem Holismus. Ich denke, wir haben den Glauben an das vollständige Management inzwischen verloren. Wir versuchen mit geringen Mitteln die Selbstregulation sowohl in der Natur anzuregen als auch in den sozialen Strukturen, die zu einem ganz bestimmten Landschaftsbild oder zu einem ganz bestimmten Landschaftszustand letztendlich führen. Das heißt, wir sind heute nicht mehr festgelegt auf ganz bestimmte Landschaftszustände, die irgendwann mal als Endziel erreicht werden sollen, sondern wir schauen uns an, was funktioniert nicht, wo treten Konflikte auf zwischen den einzelnen Ansprüchen, die an Landschaft letztendlich auch gestellt werden und wie kann man dieses optimieren, dieses Muster, ohne dabei genau zu sagen, es muss letztendlich so aussehen oder so. Ansprüche, soziale Strukturen berücksichtigen, das klingt doch wieder homozentrisch. Der Ökozentrismus, was das Gegenteil wäre, das heißt, wir gestehen der Natur ein Eigenrecht zu, führt uns eben in der Planung nicht so weit, wie wir kommen müssen. Wir müssen auch nach menschlichen Ansprüchen differenzieren, weil wir sonst nicht handlungsfähig werden im Kontakt mit den Nutzungsansprüchen, mit denen wir umgehen müssen. Wenn wir den Ökozentrismus ganz in den Vordergrund stellen, wobei ich nicht abstreiten will, dass der Ökozentrismus für das Individuum, für den einzelnen Menschen eine durchaus respektable und sogar bewundernswürdige Einstellung ist. Aber ich kann sie wohl kaum zur Grundlage des gesellschaftlichen Handelns und letztendlich vielleicht auch eines Gesetzes machen, das dann jeden zwingen würde, so zu handeln. Immer die Füße am Boden behalten. Und wie könnte die Zukunft dieses Berufes aussehen, unter besten Umständen? Ich könnte mir vorstellen, dass Landschaftspflege den Bürgern Bilder zeigt. Wie sieht eure Landschaft jetzt aus? Wo liegen die Probleme? Wo müssten wir anpacken? Und dieses wären Alternativen, wie Landschaft entwickelt werden könnte. Und dass auf dieser Basis die Nutzer, zum Beispiel die Landwirte, entsprechende Angebote machen könnten, mit denen sie sagen könnten, ja, hier will ich mithelfen, hier bin ich auch bereit, etwas umzustellen. Und da müsste natürlich die Gesellschaft dann entsprechend auch Geld zur Verfügung stellen, um solche Angebote annehmen zu können. Gleichzeitig würde ich mir vorstellen, dass eben damit Landschaftspflege auch die Liebe zur Landschaft, zur Umgebung, wo wir wohnen, fördern kann, die Identifikation mit dieser Umgebung, die Identifikation mit den natürlichen Ressourcen, mit den Tieren und Pflanzen. Denn nur wer etwas als seins betrachtet, identifiziert sich damit. Jemand, der gefragt wird, jemand, der Einfluss hat. Wer sich identifiziert, schmeißt keine Bierdosen in die Landschaft. Nun sind also wirtschaftliche Ansprüche hinreichend besprochen worden. Für das, was über den Nutzen als Ressource hinausgeht, soll einer der berühmtesten Landschaftsschöpfer Europas sprechen, Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Gestattet uns, auch das Schöne hier in Anschlag zu bringen, denn ich sehe nicht ein, weshalb man das Schöne vom Nützlichen ausschließen sollte. Was ist denn eigentlich nützlich? Bloß weil es uns ernährt, erwärmt, gegen die Witterung beschützt? Und weshalb denn heißen solche Dinge nützlich doch nur? Weil sie das Wohlsein des Menschengeschlechts leidlich befördern. Das Schöne aber befördert es in noch höherem und größerem Maße. Also ist das Schöne eigentlich unter den nützlichen Dingen das Nützlichste. Und deshalb gibt es am Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Uni Hannover auch ein Fach Ästhetik, das Professor Dr. Hans-Hermann Wöpse lehrt. Was also ist an einer Landschaft schön? Das sind Formen, Farben, also auch Dinge, die sich erfassen lassen, die sich messen lassen, darstellen lassen. Und auf der anderen Seite sind es emotionale Dinge, die sich im Betrachter abspielen. Und diese sind wiederum abhängig von dem, was der Betrachter an Erfahrungen mitbringt, was er assoziiert, wie er von einer Landschaft selber geprägt worden ist. Und diese beiden Dinge stehen dann gegeneinander. Der eine liebt soldatenhafte Alleen, Baumreihen im Gardemaß und sauber salutierend. Der andere zieht englische Landschaftsgärten vor, unregelmäßig. Scheinbar wild. Das Faszinierende an solchen Alleen ist, wie an allen geometrischen Formen, dass wir solche geometrischen Formen, die Linie, die Gerade, den Kreis, den rechten Winkel, den Würfel, dass wir diese Dinge in der Natur eigentlich so nicht haben, sondern sie existieren nur in Konstrukten, sie existieren nur in unserem Kopf, sie existieren nur in der Mathematik, in der Geometrie. Und das fasziniert uns. Und im Absolutismus, in der also gerade diese französischen Landschaftsgärten entstanden sind, mit diesen Alleen, mit den beschnittenen Hecken, mit den Parterres, wo statt Blumen dann bunte Kiese ausgebreitet wurden, die entsprechen dieser absolutistischen Idee und dem Gedanken, dass man Natur beherrschen kann. Wir sind ein Stück Natur und von daher steckt es ganz tief in uns drin, dass wir uns zur Natur hingezogen fühlen. Es gibt ja Veränderungen im Verhältnis des Menschen zur Natur. Diese Veränderungen sind abhängig von der unmittelbaren Abhängigkeit des Menschen. Solange wie wir also uns um die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse kümmern müssen, empfinden wir die Natur als etwas Feindliches, mit dem wir uns ständig auseinanderzusetzen haben. Und in dem Augenblick, wo diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, kann man davon ausgehen, dass der Mensch anfängt, die Natur ästhetisch zu betrachten, diese Natur schön zu finden. In Gegenwart der Natur erfasst den Menschen eine wilde Freude, unabhängig von seinen Sorgen. Die Natur sagt, er ist mein Geschöpf und trotz seiner kleinen Sorgen soll er froh sein bei mir. Eine nackte Wiese überquerend in Schneepfützen, in der Dämmerung unter einem Wolkenhimmel, habe ich schon perfekte Entrücktheit erfahren. Ich war froh bis zum Rand der Angst. So schwärmerisch schrieb Ralph Waldo Emerson, ein Vertreter der amerikanischen Romantik, über seine Naturerlebnisse, über Gefühle, die Natur in Menschen weckt. Woher diese starke Emotion? Warum laufen auch heute Auseinandersetzungen über die Natur so emotional ab? Nun ist es so, dass Landschaft ja letzten Endes nicht ausschließlich rational erfasst werden kann, wie es die Naturwissenschaft von uns verlangt, nämlich das zu messen, was messbar ist, und das messbar zu machen, was nicht messbar ist, um dann logisch argumentieren zu können. Und bei der Natur bleibt da immer so ein Rest von Emotionalem, was sich nicht messen und bewerten lässt. Und weil dieses in unserer Gesellschaft zu kurz kommt und dem Ökonomischen häufig zu unterliegen droht, gibt es dann Ausprägungen in der Auseinandersetzung um Landschaft etwa, wo sich Gruppen von Menschen in der Gesellschaft gegenüberstehen, wobei die eine Gruppe eben mehr dem Rationalen, dem Ökonomischen zuneigt und auf der anderen Seite eine Gruppe, die dann eben das vertritt, was sich so nicht erfassen lässt. Und das sind dann die Spinner, die Krötenfreunde, Treehugger, Baumkuschler. Die Unvernünftigen, während die andere Seite gern der Geldgier und völligen Gefühlskälte beschuldigt wird. Und da will Landschaftspflege vermitteln, nicht das Rad zurückdrehen. Das deutsche Naturschutzgesetz fordert, Vielfalt, Eigenart und Schönheit sollen erhalten bleiben, wobei Schönheit niemand so recht definieren kann. Sie folgt wohl aus dem Ersteren und Zweiten. Und wie wünscht sich ein Professor der Ästhetik die Landschaftspflege der Zukunft? Ich denke, man müsste sehr behutsam mit Landschaft umgehen. Man müsste daran denken, dass Landschaft nicht vermehrbar ist, dass also jede Landschaft, die irgendwie verbraucht ist, verloren ist. Und von daher würde ich, wenn ich entscheiden könnte, mich dafür verwenden, dass man mit der Bebauung von Landschaft sehr behutsam umgeht, dass man dort, wo man etwas verändern muss, sehr bewusst gestaltet, dass die Landschaft nicht von Architektur beherrscht wird, dass wir bestimmte Eigenschaften der Landschaft schon verloren haben, seinem Gewässer auch trinken zu können. Ich denke, diese Qualitätsverluste müsste man beheben als Idealbild und man müsste gestalten. Über die Natur und die Pflege der Landschaft berichtete Sabine Korsukewitz in den Zeitreisen. Es sprachen Martin Seifert und die Autorin, Regie Johanna Ellbauer, Ton Alexander Brennecke. Das Manuskript zur Sendung finden Sie im Internet unter www.dradio.de.